Schritt A, A1. A. Wenn ich nachts Taxi fahren muss, dann bin ich tagsüber eben müde. B. Wenn man etwas verspricht, dann muss man es auch halten. C. Wenn ich die Lohnsteuerkarte nicht finde, dann gibt es Ärger mit dem Finanzamt. D. Wenn Herr Obermeier die Lohnsteuerkarte nicht hat, kann er die Steuererklärung nicht machen.